das ist Hochfällen mit der Ficke, Uppercut Musik. Dieser Track hier fickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Kreuz. Die Hundbombe, das ist Rizzo, alles neu. Das ist Hochfällen mit der Ficke, Uppercut Musik. Dieser Track hier fickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Kreuz. Die Hundbombe, das ist Rizzo, alles neu. Ich bin wieder da, der Boss ist back in bitches. Hebt die Hand zum Gruß, trotzdem feier ich dein schlechten Schiss. Ich mach den Highscore, 100 Punkte auf der Hitlist. Fick dein Arsch zum schwarzen Loch und du hast chronischen Dünnschiss. Diese Hund ist nix für dich, hörst du Bass und aggressive Klänge. Wir sind echte Männer und zerficken dich, du dummer Bengel. Ich bin heute schwarze Engel, komm zu dir und mach dich klar. Ich geb dir den Penis und zerbumse dir die Prostata. Das hier ist ein Großkaliber, Neutert Hunger wie ein Tiger. Du im Polo, ich im Siebner, das ist Rap der ersten Liga. Ich pump den kranken Shit zum Beat und klatsch den Türsteher um. Keiner von euch kann mich ficken, ich bin Bulletproof, du Hund. Ich lösch dich aus wie die USA Hiroshima. Mein Messer ist noch schärfer als ein Plasma-Bild von Toshiba. Das ist Real, so Harvest Night aus dem tiefsten Untergrund. Dieser Track hier lässt dich schweigen wie ein Schwanz in deinem Mund. Das ist Hundstyle, Motherficker, Uppercut-Musik. Dieser Track hier fickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Kreuz. Die Hundbombe, das ist Rizzo, alles neid. Hundstyle, Motherficker, Uppercut-Musik. Dieser Track hier fickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Kreuz. Die Hundbombe, das ist Rizzo, alles neid. Tighter Flow, Rizzo One, ich bin jetzt angesagt. Der Coolste der Coolsten, sowas wie ein Hood-Pirat. Küss meine Wampe, du Schlampe. Ab runter von dem Boss seiner Bettkante. Eiskalt rasier ich dir deinen Latz. Ratzfatz, Bitch, es hagelt heute Abend Schläge. Watt, du bist ruhig, wenn ich rede. Ich klatsche dich, zermatsche dich, du Schlammblut. Du bist für mich nicht gut genug. Ich zertrete dich aus Wut, weil ich böse bin. Und deine Möse, böse Pimp. Reiß dich goldbraun wie ein Nordsee-Schrimp. Kenn deine Freundin nur als die, die meine Eier schaukelt. Qualität mit irgendeiner kleinen Bitch nach Hause torkelt. Blutige Fresse, wer war hier denn am Werk? Werd dich fesseln und knebeln, versteck dich auf den Teufelsberg. Yeah, Rizzo One war am Werk. Das ist Hoodstyle, Motherficker, Uppercut Musik. Dieser Track gefickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Colt. Die Hoodbombe, das ist Rizzo, alles neid. Das ist Hoodstyle, Motherficker, Uppercut Musik. Dieser Track gefickt die Welt wie der dritte Weltkrieg. Härter als Granit, pumpt die Bullets aus dem Colt. Die Hoodbombe, das ist Rizzo, alles neid. Guck mal, Dicker, was hier abgeht, 20 Stunden in Bikini, Sex und Wein, Straßenpolitik, fick dich. Ich nehme mir die Streitachs und haue dir den Schädel ab, wenn dein Körper auf dich schlappen, Blut wie durch ein Vaterspaß. Ich hab die Schnauze so gestrichen, voll hat sie das Lachs und nicht zur Brustbewältigung, zermatsche ich erstmal dein Spaßgesicht. Also komm, komm, zeig mir, was du drauf hast, oder lauf kack Spaß, ich schicke dein Leben krippel. Es ist alles One, der dir sagt, was du zu tun hast. Solltest du dich wehren, lernst du mich erst richtig kennen. Ich halte dich als Haustier und nenn dich mein Kartoffelkäfer, während du im Käfig sitzt, pimp ich mit deiner Schwester. Es ist 6 und 5 Berlin, wir leben für die Straße und du bist eine Krippelkröte, die mit ihrer Mama bumst. Ja, so geht das auch bei uns, keine Gnade zeigen wir. Aber es ist neu, drei Deutsche kommen jetzt einmarschiert.